Personenhaushalt mit Anne und Ruben. Der Podcast aus dem Doppelbett. Ich hoffe, das nimmt alles auf gerade, ne? Ja, es nimmt auf. Läuft es? Ja. Gut. Prost. Prost. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zwei-Personen-Haushalt, der Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Yay. Ja, wir chillen hier so im Bett und trinken Wein. Und wir hoffen, ihr habt es genauso gemütlich. Ja, schmeckt der Wein? Ja, ist derselbe wie immer, ne? 1,69. Das ist echt praktisch, wenn der billigste Wein auch der ist, der dir am besten schmeckt. Auf jeden Fall. Manchmal hat man Glück. Oder man redet sich nur ein, dass es der ist, der einen am besten schmeckt, um Geld zu sparen. Ja, ich glaube, das ist so. Ich habe ja noch nie einen Wein getrunken, wo die Flasche mehr gekostet hat als... Der Pfand. Na, sagen wir mal 10 Euro. Ich glaube, ich habe noch nie Wein getrunken, der mehr als 10 Euro gekostet hat pro Flasche. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Weinen, die 10 Euro pro Flasche kosten und Weinen, die 1,69 pro Flasche kosten, ist qualitätsmäßig gar nicht mal so viel. Mhm. Sondern es ist eher so, dass dann die ganz, ganz billigen Weine wahrscheinlich dafür gemacht wurden, dass sie vielen Leuten schmecken. Und deshalb schmecken sie mir. Und ja, wahrscheinlich, ja. Und keine Ahnung, so Weine, die so richtig teuer sind, so 100 Euro oder so, ja. Die fände ich bestimmt geil, aber das werde ich halt niemals trinken. Ja, ich habe halt die Befürchtung, dass es dann entweder gar nicht besser schmeckt oder sogar schlechter. Und also weißt du, es ist wie eine Gitarre, die für 100 Euro schon total geil klingen könnte und dann eine, die für 1000 Euro am Ende noch schlechter klingt. Auf jeden Fall, hatte ich auch schon. Ich war neulich bei so einem VIP-Pop-Up-Restaurant-mäßig-Ding und wir haben da Mucke gemacht. Und dann haben wir in der Küche mit dem VIP-Sommelier gesprochen. Also der Weinmensch, der den Leuten, die da essen, für mega viel Kohle die Weine vorstellt. Und er meint, er erklärt denen immer halt dies und das und dies und das. Und dann probieren die Weine und so. Aber letztendlich meint er, kann man halt wirklich, wenn man sich nicht so damit auskennt und schon echt viele Weine probiert hat, halt wirklich einfach nicht unterscheiden. Ja. Ob der Wein jetzt 10 oder, keine Ahnung, 50 Euro die Flasche gekostet hat. Das ist auch so ein Ding, dass die Leute so teuren Wein auch nur dann trinken, weil sie es können. Also ja, weil sie auf jeden das Fall. Geld haben. Klar. Also wenn jetzt zum Beispiel der 10 Euro Wein genauso schmecken würde, dann würden sie trotzdem den teuren nehmen, eben weil sie es können. Auf jeden Fall. Das ist genauso wie wenn du Muscheln oder Austern oder wie heißt das Zeug da, Kaviar und so ein Kram, das isst du ja auch nur, weil du es kannst, so um zu zeigen, hier, ich bin ein bisschen was Geileres. Das stimmt schon, ja. Das isst du ja nicht, weil es dir schmeckt. Ja, niemand würde Kaviar essen, wenn es nicht so absurd teuer wäre. Eben, das ist jetzt nicht so, boah. Wie so eine geile Pizza, so ich habe jetzt richtig Bock auf Kaviar. Ja. Nee. Kaviar-Pizza. Kaviar-Pizza. Oh Gott, da muss aber ganz schön viel Kaviar drauf dann. Auf jeden Fall. Und dann ist die Pizza, schwarz. Ja, super geil. Ist ein teurer Fuck. Spaß. Es gibt ja jetzt auch diese Schokoladenpizza oder so, ne? Hast du die schon mal probiert? Nein, ich wollte die dir immer schon mal mitbringen, aber dann, also ich sehe die ja öfters mal so im Rewe, im Tiefkühlregal rumliegen und ich denke mir dann immer so, boah, die Anne, die wird garantiert diese Pizza jetzt essen wollen, aber ich habe dann immer Angst, die zu kaufen, weil ich es mir schon echt ziemlich pervers auch vorstelle. Es ist, glaube ich, super eklig. Tiefkühlpizza ist ja allein schon nicht geil. Ja. Vor allem mit unserem Schwächlingsofen. Ja, der kann nix. Und dann auch noch so ekliges Zeug da drauf. Also ist ja keine geile Schokolade. Das ist ja irgendein Munch-Zeug. Dann weiß auch nicht. Und dann schmilzt es. Also ich stelle mir das nicht geil vor mit so einem salzigen Teig und dann da so eine Schokolade drauf. Aber am Ende ist es saugeil. Leute, falls ihr schon mal diese Pizza gegessen habt, sagt uns Bescheid. Falls wir da was verpassen, dann werden wir es mal ausprobieren und euch Bericht erstatten. Auf jeden Fall. Ich will eigentlich nur eine Entschuldigung, das mal kaufen zu können. Ja, okay, du hast hiermit die Erlaubnis, die mal zu kaufen. kaufen, nur um dann enttäuscht zu werden wahrscheinlich. Aber warum nicht? Okay, cool. Lieber Ruben, kennst du schon die 36 Fragen zum Verlieben? Nein, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das möchte. Pass auf, ich habe da was gefunden. Das sind angeblich 36 Fragen, die, wenn man sich die stellt, obwohl man sich noch nicht kennt, dazu führen, dass man sich verlieben kann. Aha. Die wurden von Arthur Aaron oder so zusammengestellt. Und es wurde auch von der Studie belegt, dass das diesen Effekt hat. Mhm. Und das liegt eben daran, dass das so Fragen sind, die bauen sich so aufeinander auf. Ne? Erst so easy-peasy-Fragen, so freundschaftliche Fragen, und dann wird es eben immer intimer. Und das ist überhaupt kein Hexenwerk. Das sind einfach Fragen, die quasi mit denen man den anderen kennenlernt. Ja. Und mit denen man irgendwie, das sind gezielte Fragen, um sich zu öffnen quasi dem anderen gegenüber direkt. Ne? Ja, ja, okay. Und auch direkt irgendwie tiefe Einblicke kriegt, was das für ein Typ ist. Und danach, nachdem man hier 36 Fragen gemacht hat, soll man sich noch 4 Minuten in die Augen sehen und dann ist man ineinander verliebt. Oh je. So. Das machen wir jetzt aber nicht. Nein, das machen wir nicht. Ich weiß, brauchen wir ja auch nicht. Aber das klingt aber nach einer ganz spannenden Methode für so ein erstes Date oder so. Ja, Leute. Um so das Eis zu brechen, so diese Fragen auswendig lernen und dann das so abfeuern. Ja genau, man muss ja auch nicht alle 36 machen, ne? Man kann ja auch mal irgendwie sich so... Also falls ihr euch fragt, so, ich habe jetzt ein erstes Date, was rede ich mit dem Typen? Dann lernt einfach 3 von denen auswendig, dann habt ihr schon mal so einen Gesprächseinstieg. Und es gab dann auch eine Parodie davon in der New York Times, glaube ich. Super witzig, habe ich mir durchgelesen. Die 36 Fragen, die machen, dass deine Beziehung zerbricht. Ach du Scheiße. Das ist super geil. Das machen wir jetzt aber auch nicht, oder? Nein, die erste Frage ist... ich muss mal auf Deutsch übersetzen. Wenn du jeden auf der Erde eins in die Fresse schlagen könntest, wen würdest du nehmen? Das ist die allererste Frage von dieser Parodie. Und danach kommen dann so Fragen wie, ganz normale Fragen, wie, was wäre ein perfekter Tag für dich? Und dann antwortet der andere und dann sagst du, ja, und warum machen wir das nicht und gucken Netflix stattdessen den ganzen Tag? Ne? So Fragen, die einen so richtig gegeneinander aufhetzen. Aber was ich auch richtig geil fand, ist die Frage, jetzt mal im Ernst, wer von uns beiden sollte deiner Meinung nach zuerst sterben? Das sind so Fragen, die... Also statistisch gesehen bin das ja wohl ich. Statistisch gesehen ja, aber die Fragen sollen halt so machen, dass man sich streitet und so, ne? Und so Fragen wie, wer macht die besseren Geschenke, die kreativeren Geschenke? Ja, eindeutig du. Ja. Da gibt's überhaupt keine Streitpunkte bei uns. Dankeschön. Und die letzte Frage ist wieder die Frage vom Anfang, ne? Nachdem man sich diese ganze Scheiß-Streitfragen durchgegangen ist, dann fragt man sich nochmal, wen würdest du am liebsten in die Fresse schlagen? Oh Gott. Super geil. Ach, naja, also die machen wir, glaube ich, nicht. Die Fragen, die sind auch nicht so witzig teilweise, also gar nicht so anwendbar bei uns, glaube ich. Aber ich dachte, wir können mal eine machen aus dem richtigen Katalog zum Verlieben. Zum Beispiel die Frage, einfach nur, um eine Antwort von dir zu bekommen, weil es mich interessiert. Wenn du dich für jede Person auf der Welt entscheiden könntest, wen würdest du als Gast zum Essen zu dir nach Hause einladen? Boah, hast du mich das nicht schon mal gefragt? Am Ende habe ich und das dann kam, und schon dann mal kam nachgeguckt raus, und noch mal, schon mal gefragt. Und dann kam raus, wir würden irgendwie, Katy Perry und Dave Grohl einladen oder so? Oh, das ist aber nicht mehr aktuell, oder? Nee, wir müssen dazu sagen, nicht. Ruben würde gerne Katy Perry einladen, ich würde gerne Dave Grohl einladen, nicht ja, andersrum. Ich würde auch gerne Dave Grohl einladen. Aber ja, okay. Hat sich das geändert oder ist immer noch Katy Perry am Start? Also ich würde schon gern mit der mal quatschen, ne? So ist nicht. Aber es gibt auch auf jeden Fall andere Leute, mit denen ich gerne mal quatschen würde. Zum Beispiel Elon Musk. Mhm. Auch wenn ich glaube, dass ein Essen mit dem nicht unbedingt ein richtiges Vergnügen wäre. Der Typ ist richtig awkward. Ich glaube, der ist super weird drauf. Aber mal treffen würde ich ihn schon gern. Einfach weil das ein Mensch ist, der einfach unsere Welt verändert. Der macht es einfach, weil er Bock hat. Ja. Das ist schon krass, also kann man schon mal reden mit dem Typ. Oh, und ich habe neulich ein Video gesehen. Sein Bruder, Kimbal Musk, sieht erstens ihm krass ähnlich, hat zweitens einen super weirden Akzent und drittens baut jetzt im Prinzip Farmen in Containern. Also der baut Pflanzen an in Containern. Und zwar nicht so Pflanzen, wie was du jetzt denkst, sondern Gemüse, also Essen. Und zwar, weil es ja krass unwirtschaftlich ist, das ganze Essen, was wir so essen, immer von überall her zu importieren. Mhm. Und er meint, wir sollten das alles lokal machen, nämlich in der Stadt, wo die Leute wohnen, auch tatsächlich das Essen erzeugen. Und das funktioniert voll gut anscheinend. Wie so Gewächshäuser in der Stadt oder was? Ja, genau. Und die haben das richtig, richtig schlau sich ausgetüftelt. Und ein so ein Container verbraucht pro Tag weniger, als man pro Tag mit seiner täglichen Dusche an Wasser verbraucht. Und halt ein bisschen Strom. Und der Strom ist noch so ein bisschen das Problem. Aber der ist auf jeden Fall auch so ein krasser Weltverbesserer-Typ. Was ist da los? Ja, irgendwas ist in der Familie echt krass gelaufen, glaube ich. Aber dann könnte man doch gar nicht mehr Monokulturen anbauen. Das wäre doch super schade. Das wäre doch. Dann würden so pro Großstadt so ein paar Container da stehen. Ja, schon. Was passiert mit den ganzen tollen Monokulturen auf dieser Welt? Ja. Das wäre ein Verlust. Also man muss dazu sagen, man müsste es natürlich in krass großem Stil machen mit diesen Containern. Ne? Also die sind schon ziemlich ertragreich. Auf so ein Container. Wie groß ist denn so ein Container? Na, das ist so ein Container, der auf so einen LKW passt. Okay. Also schon relativ groß, aber jetzt auch nicht riesig. Aber da passt ja jetzt nicht so viel rein, dass man davon Stadt ernähren kann. Ja, die bauen nämlich auch nicht aber auf dem Boden an, sondern hängend. Und dadurch passt da viel mehr rein. Wie hängend? Ja, die Pflanzen, die hängen da so vertikal. Also die Beete sind vertikal und der Salat wächst zur Seite. Hä? Ja, kein Scheiß. Wie so ein Vorhang und in dem Vorhang ist so Erde und dann wächst der Salat da so seitlich raus. Aus der Wand? Aus der Wand und auch frei hängend in der Mitte. Deshalb passen da mehr Pflanzen rein, als wenn du nur auf dem Boden anbauen würdest. Hey, wie krass ist das denn? Ja, ist echt krass. Das zum Platz sparen oder ja. Wie? Ja, und ein so ein... Wie so ein Bienenstock, wo die Waben so drinnen stecken, so vertikal. Ja, genau so. Und ein so ein Container, der Vorteil ist halt, dass du rund... also 24/7 darin anbauen kannst. Nicht nur dann, wenn es halt wächst. Und nicht nur, wenn Licht ist, sondern das Licht ist ja künstlich. Ja, ja. Und deshalb ist ein so ein Container quasi gleichzusetzen mit einer ziemlich großen Fläche Land, auf der du anbaust. Mhm. Das ist echt freaky. Denkst du, das wird umgesetzt werden? Na, die machen das schon. Aber... So in einem großen Stil, weiß ich nicht. Die haben so ein bisschen das Energieproblem. Auf der anderen Seite fand ich auch ziemlich lustig. In dem Video haben die dann am Ende so darüber spekuliert, dass man ja theoretisch dann auch versuchen könnte, auf den Dächern von diesen Containern Solarzellen aufzustellen, um noch den Energiebedarf zu senken. Ne? Und so der erste Kommentar unter dem Video war so, ja, wenn bloß Kimbal Musk jemanden kennen würde, der groß mit Energietechnik und Solarzellen sich auskennt. Geil. Wer kommt da wohl eventuell in Frage? Denkst du, die haben viel Kontakt, die zwei Brüder? Weiß ich nicht. Also die sind ja beide krass busy Geschäftsmänner. Aber also es gibt schon Fotos von denen zusammen und so. Kann ja dann auch schnell passieren, dass man sich irgendwie so in so ein Konkurrenzding da rein... Ja, aber so ist es glaube ich nicht. Nee. Die machen ja völlig andere Sachen. Ja, es muss dann auch sein, weil wenn man das Gleiche macht, dann... Auf jeden Fall. ...artet das aus. Ja. So wie die Twix-Brüder. Was? Wer sind die Twix-Brüder? Oh Mann, diese Werbung. Egal, du kennst überhaupt keine Werbung. Ja, ich weiß, du kennst gar keine Werbung. Oh, du Öko-Kind. Okay. ich glaube, ich würde Nina Hagen einladen. total krass. Lebt die noch? Ja, klar lebt die noch. Oh Mann! Wenn Nina Hagen tot wäre, wäre diese Welt eine andere. Okay. Ja, so wollen wir dann jetzt über Kacke reden. Okay. Ich habe vorhin vorgeschlagen, dass wir übers Kacken reden können, ne? Okay, wir können meinetwegen über das Kacken reden. Ich habe, was das Thema anbetrifft, eine wichtige Nachricht an alle Mädels da draußen. Mit Tampon kackt es sich so scheiße. Okay, eigentlich ist es eine Nachricht an die Jungs, weil die Mädels wissen das ja schon. Ja eben, warum sagst du das überhaupt? Das will doch keiner hören. Warum denn nicht? Ich glaube, die Männer interessiert das, wie das ist. Einen Tampon drin zu haben. Oder nicht? Ja, doch, erzähl mal. Also, an alle, die sich das nicht vorstellen können, ein Tampon drin zu haben, ist nicht so, dass man das merken würde. Es sei denn, er läuft schon über, dann merkt man das irgendwann. Aber an dem warmen, klebrigen Gefühl an deinen Beinen. Oh ja, wenn es schon so bis zum Knie runtergelaufen ist und dann merkst du das. So, vor allem im Sommer, wenn du so eine Hotpants an hast oder kommt irgendwann so ein rotes Rinnsal da runtergelaufen. War das schon mal so bei dir? Hä, nein. Ich glaube nicht. Okay. Aber spätestens dann sollte es dir auffallen. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon Hosen voll geblutet, aber das ist ja nicht so, dass das dann da runterläuft. Nein, das ist vielleicht so, wenn du nackt bist. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass, wenn man sich das jetzt vorstellt, anatomisch, ne, muss man sich das eher vorstellen wie eine Double Penetration, wenn du kacken musst. Okay, cool. Mit einem sehr dünnen Penis. Ne? Okay, cool. Also es ist was in deiner Muschi drin und es will was aus deinem Arsch raus. So, dass diese Kackwurst nicht so viel Platz hat wie ohne Tampon, ist ja klar, ne? Weil, ist ja klar. Weil das ja klar ist, ne? Also die zwei Gänge werden ja verengt durch den Tampon, ne? Korrekt. Och, jetzt tu nicht so total verklemmt. Du bist doch sonst nicht so verklemmt. Ich bin doch gar nicht verklemmt. Du wolltest übers Kacken reden. Ja, ich bin nur ein bisschen ironisch. Das musst du jetzt abkönnen. Okay. Auf jeden Fall der Tipp an alle Frauen, die vielleicht darauf noch nicht gekommen sind. Wenn ihr glücklich kacken wollt und ohne dass es irgendwie ein echt ein störendes Gefühl ist, ohne dass ihr 1000 Jahre braucht zum Abwischen, nehmt den Tampon vorher raus, es kackt sich 1 Milliarde Mal geiler, weil dann einfach alles ist wie vorher, alles ist wie immer, alles ist frei, alles hat seinen Platz, alles hat so viel Platz, wie es möchte. So, ne? Free the Kacke. Free the Kackwurst ist der Hashtag der Woche. Also Tampon raus, aus dem Haus. Oh Mann, nee, ich hatte das heute wieder und es war unbefriedigend. Ich habe das dann, also ich musste den Tampon eh wechseln. Also Leute, wenn ihr eh den Tampon wechseln müsst, macht zuerst den alten Tampon raus, kackt dann und tut dann den neuen rein. Ja, nicht erst den neuen rein und dann kacken. Es wird doof, obwohl wenn er noch nicht so vollgesogen ist, es nicht so schlimm ist. Und wie ist das, wenn du jetzt so eine neumodische Menstruationstasse benutzt? Ja, ich habe meine ja verloren. Das ist eh die Story des Jahrtausends. Wie kann man denn eine Menstruationstasse verlieren? Kannst du mir das mal verraten? Also manche verlieren die ja sogar in sich. Nein, oh Gott, mach mir jetzt keine Angst. Nicht, dass sie irgendwo seit einem Jahr rumkreucht und fleucht in meinem Körper. Oh Gott. Nein, ich finde ihn nicht mehr. Deshalb bist du noch nicht schwanger geworden. Ja, genau deshalb. Nein, das ist super komisch. Das verlierst du doch nicht. Das ist doch so ein Gegenstand. Du verlierst doch auch nicht dein Dildo. Also weißt du? In dir. In dir. Oh Gott, da musst du aber ganz schön labberig sein. Naja, also ich finde sie nicht mehr und das macht mich total fertig, weil ich überhaupt nicht weiß, wo sie sein soll. Ich habe schon überall gesucht. Okay, Leute, wo könnte meine Menstruationstasse sein? Gebt mir mal einen Tipp. Ich habe schon überall geguckt, wo sie eventuell sein könnte. Aber das verlierst du doch nicht. Okay, jedenfalls hast du noch nicht gekackt, während du die drin hattest. Ich erinnere mich nicht mehr, es ist schon länger her, dass ich die nicht mehr finde. Wie war denn das? Also, es hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Wobei du, ich bin ja nie richtig warm geworden mit dieser Menstruationstasse. Okay, wir nennen sie mal anders, wir nennen sie mal Moon Cup. Das ist irgendwie ein schöneres Wort. Ich finde, Tasse klingt so, als ob du da immer 0,2 Liter Blut verlierst pro Stunde oder was. Nein, es hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt wie ein Tampon. Aber ich bin da irgendwie nie so richtig mit zurechtgekommen. Also ich bin schon damit zurechtgekommen, aber es ist schon was anderes, weil es nicht so schwuppdiwupp irgendwie geht. Ich war, glaube ich, einfach nicht geübt genug. Wahrscheinlich geht das bei den Mädels, die das ständig machen, geht es wahrscheinlich schon schwuppdiwupp. Aber ja, ich hatte die nur kurz und dann habe ich sie direkt verloren. Deshalb konnte ich, glaube ich, nicht direkt, nicht so lange damit üben. Ja, ist das, locker einfach Gewöhnungssache. Ja, klar, das Reinmachen ist okay. Das Rausmachen hatte ich schon ein paar Panikattacken, ne? Ja, ich habe es miterlebt. Ja, du warst, du musstest die OP vollziehen. Oh Gott. ja, hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt wie ein Tampon. Aber Leute, diese Moon Cups sind viel besser. Ich werde mir jetzt auch wieder eine zulegen, wenn ich die wirklich nicht mehr finde. Sind einfach viel nachhaltiger und viel besser für eure schönen Muschis. Weil jeder weiß, Tampons machen Scheiße. Dass sie nicht durchkommen, machen Tampons. Ja, genau. Tampons sind nicht so geil aus vielen möglichen Gründen. Könnt ihr alles nachlesen und so weiter. Die sind auch gar nicht so teuer dafür, dass sie sehr, sehr lange halten. Gibt es in verschiedenen Größen und so weiter. Ich höre jetzt auf. Wir wollten eigentlich keine Werbung machen in diesem Podcast. Haben wir es leider doch gemacht. Ärgerlich. So, jetzt habe ich eine Kackstory erzählt. Ja. Jetzt musst du eine Kackstory erzählen. Also ich kann höchstens eine Story über Kacke erzählen, aber die ist so ekelhaft, da müssen wir dann eigentlich danach aufhören. Die Leute sind eh schon total angeekelt gerade, vor allem, also, die gerade was essen wollten. Ich glaube, die haben wir schon längst verloren. Genau. Die sehen wir nie wieder. Also ich erzähle jetzt einfach diese Story und das ist wirklich die ekelhafteste Story, die mir in meinem ganzen Leben je passiert ist. Die andere kennt die auch schon, aber die hört ihr jetzt einfach nochmal. Und wenn ihr irgendwann ausmacht, weil ihr es nicht mehr aushaltet, dann ist es schon okay. Schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder ein. Schön, dass ihr dabei wart. Ich fang jetzt an zu erzählen. Das ist so wie bei diesen Shows im Fernsehen, wo die einen Begriff raten müssen. So, wenn sie mitraten möchten, dann schließen sie die Augen bei dem Gong und öffnen sie bei dem zweiten Gong. Das ist gerade so ähnlich. So, sie hören jetzt einen Gong. Ja. Wenn sie die ekelhafte Kackstory hören wollen. Wenn sie die ekelhafte Kackstory nicht hören wollen, dann spulen sie jetzt bis da und dahin, da kommt der zweite Gong. Okay, Achtung, wir fügen jetzt auch hier einen Gong ein übrigens, ne? Also. Okay, es geht jetzt los. Also ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, von wo wir irgendwo hingefahren sind. Auf jeden Fall waren wir mit dem Auto unterwegs. Jedenfalls war es dann so, dass wir alle irgendwie mal aufs Klo mussten und dann haben wir an so einer Autobahnraststätte gehalten. Und also ihr wart bestimmt alle schon mal auf Autobahnraststätten-Klos. Nicht diese geilen Sanifair-Klos, obwohl die sind auch nicht so geil, die kosten viel zu viel Geld. Diese. Ja, aber die sind wenigstens sauber. Nein, also aber wir halten ja aus Prinzip immer nur an Raststätten, wo nicht so ein Sanifair-Klo ist, sondern wo so ein ranziges Klohäuschen ist, wo du ohne schlechtes Gewissen kostenlos aufs Klo gehen kannst und dich nicht durch die Kinder-Schablone da. Ja, durchquetschen musst, um kostenlos aufs Klo zu kommen. Und dann kommt die böse Klofrau. Oh, ich habe schon so viele Anschlüsse bekommen von diesen Klofrauen. Ja, richtige Scheiße. Die sind, oh. Aber ich ignoriere die dann und gehe einfach weg. Kann ich nicht. Okay, back to the story. Jedenfalls waren wir dann auf dieser Autobahnraststätte und die hat bestimmt alle schon ekelhafte Autobahnraststätten-Klos erlebt. Aber, meine Freunde, ich sag euch, das war einfach das Schlimmste. Das war Mordor. Was jemals passiert ist. Also, ich komme da rein. Das war so ein Alu-Häuschen, ne? Mit so Alu-Türen oder Edelstahl, ja, oder was auch immer. Abwaschbar, genau. Wäscht halt keiner ab. Aber in der Theorie abwaschbar. Und ich gehe da rein und die Pissoirs waren leider alle besetzt. Also bin ich in die Kabine gegangen. Und das fing schon mal an damit, dass unter der Tür, wenn man reingekommen ist, schon mal erstmal eine benutzte Boxershorts lag. Geil. Also ich weiß nicht, wie benutzt. Auf jeden Fall lag sie da schon eine ganze Weile. Und jetzt ist die Frage, was ist deiner Meinung nach da passiert, damit diese Boxershorts da gelandet ist? Boah, also da gibt es jetzt echt viele mögliche Szenarios, ne? Bitte schreibt mir euer Lieblingsszenario. Ich will sie bitte lesen. Also es gibt ja wirklich viele Theorien, haben wir uns schon zusammengesponnen. Ja, mein persönlicher Favorit ist, Mann merkt mitten auf der Autobahn zwischen zwei Raststätten, dass er jetzt wirklich ganz schön dringend mal aufs Klo muss und quasi schon auf einer Zigarre sitzt. Und dann kommt aber leider erst in 10 Kilometern eine Raststätte. So, und dann ist leider, naja, in der Unterhose, die ist dann jetzt leider nicht mehr so ganz sauber. Bremsspur quasi schon drin, genau. Und deshalb, als er dann endlich auf der Raststätte angekommen ist, hat er die halt einfach gerade da liegen gelassen. Mhm. Naja, okay. Also jedenfalls steige ich über diese Unterhose hinweg, weil ich muss echt einfach richtig krass pissen, ne? Und das ist auch der einzige Grund, warum ich nicht mich sofort wieder umgedreht habe. Weil als ich dann diese Schüssel gesehen habe, die war einfach schon mal, also erstes Problem, die war schon mal randvoll mit Pisse. So, das kennt ihr ja bestimmt, das hat man ja locker auf so einem Dixie-Klo irgendwie auf dem Festival. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. So, was dann aber wirklich, also das Fass oder in dem Fall die Schüssel fast zum Überlaufen gebracht hat. Ist ein Gag. Ja, ich weiß, ist ein Brüller. Guter Wortwitz. War einfach, dass sich die Leute offensichtlich davon nicht haben abhalten lassen, nochmal richtig ordentlich darauf zu kacken. Und dementsprechend. Eklig. Und dementsprechend schwamm dann in dieser Pissbrühe also wirklich drei richtig große, fette Kackwürste. Denkst du, das waren alles drei von dem gleichen Dude oder waren das drei Leute, die gekackt haben? Nee, das glaube ich nicht, das war zu viel für einen. Jedenfalls war das Ekelhafteste daran dann eigentlich auch, dass in diesen Kackwürsten man so richtig auch schön die Reste von den Erdnüssen gesehen hat, die gegessen haben. Geil. Und die waren schon so richtig schön aufgebläht, schwammen da bestimmt auch schon eine Weile drin rum. Mwah. Ja, richtig geil. Als ich das gesehen habe, hätte ich schon mal fast gekotzt, ne? Aber jedenfalls, ich musste so dringend pissen, dass ich dann da einfach reingepisst habe. Und ja, was soll ich machen? Ich musste einfach, es hat nicht mehr gereicht zum nochmal rausgehen aus aber diesem Klo. Aber gab es nicht noch eine Kabine? Nein, das war die einzige. Ich wäre halt zu den Frauen gegangen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es wirklich einfach nicht mehr ausgehalten. Du bist nicht besser als alle, die davor reingepisst haben. Nee, und dann habe ich also da reingepisst, ne? Und dann hätte ich mich wirklich auch fast nochmal direkt übergeben, weil erstens dann der Geruch hochkam und zweitens auch, ihr kennt ja den Effekt, wenn man irgendwo in ein Wasserbecken Wasser reinlaufen lässt, dann fängt das an, sich zu drehen. Und in meinem Fall haben sich dann eben angefangen, die Kackwürste, die darin schwammen, um meinen Pissestrahl zu drehen. Wunderschön. Ja, dieses Bild schön. In meinem Kopf. Es ist so wunderbar. Also es ist so ein bisschen wie Fluch der Karibik, wenn dann so die Black Pearl in diesen Strudel reingezogen wird. Und das war aber jetzt halt nicht Black Pearl, sondern Black Kackwurst. Kacke Strudel at its best. Ja, und also end of story. Ich habe nicht gekotzt, aber fast. Und das war auf jeden Fall das Ekelhafteste, was ich je erlebt habe. Die Kackstrudel-Geschichte. Ja, wunderbar. Sie hören jetzt den zweiten Gong. Hallo für alle, die jetzt wieder da sind. Ja, eventuell haben wir uns auch entschieden, die Story einfach rauszuschneiden. Ja, wir schauen mal. Vielleicht ist der Podcast dann arg kurz, ne? Vielleicht haben wir uns dafür entschieden, einfach doch nicht zu nehmen, die Kackstrudel-Geschichte. Aber das Schönste war wirklich dein traumatisierter Blick, als du aus diesem Klohäuschen kamst und wieder zurück zum Auto gelaufen bist. So wir bisschen, haben schon alle gedacht, was braucht der denn so lange, gell? Ja. Du hast wirklich länger gebraucht als sonst. Ich glaube, das hat viel Überwindung gekostet, da reinzupissen. Auf jeden Fall. Es sah aus, als ob du gerade frisch aus dem Krieg kämst. Also ja, so ein bisschen posttraumatisches Stressding, ne? Belastungsstörung, ja. Ja, total genau. Gläserner Blick. Na gut, genau, und jetzt kriegen wir auch nicht mehr wirklich die Kurve zum normalen Thema. Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle einfach jetzt mal langsam Schluss machen. Oh, super geiles Ende, beste Geschichte der Welt. Erzählt uns auf jeden Fall eure beste Kackgeschichte, eure Kacktipps. Es gibt wunderbar viele Kacktipps. Ich würde sie gerne allen erzählen. Oh ja, ich bin gespannt, was ihr so für geheime Kackstrategien habt. Schreibt uns aber bitte nicht nur Kackgeschichten, sondern auch alles andere an die mail@zweipersonenhaushalt.de oder auf Facebook findet ihr uns auch. Und ihr findet uns auch auf unserer Website zweipersonenhaushalt.de und auf iTunes und Soundcloud könnt ihr uns abonnieren und bewerten und kommentieren. Und der Kommentar mit dem besten Pipi-Kaka-Witz bekommt auf jeden Fall einen Keks in der nächsten Folge. Genau, einen imaginären Keks. Einen imaginären Keks. In der nächsten Folge wird er vorgelesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht ungefähr 90% von euch verloren. Ja, oh mein Gott, nehmt es nicht zu ernst. Ich glaube, die nächste Folge wird ein bisschen weniger ekelhaft. Ja, ich hoffe es. Ich kann es mir gar nicht garantieren. Ja, wir schauen mal. Wir schauen, je nachdem, was ihr uns so schreibt. Also bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. Två personers hushåll med Anna och Ruben, podcasten från Dubbelsängen. Das war Schwedisch.